Das Podcast-Versuchslabor. So, na, alles gut? Hallo zusammen. Ah, es ist Sonntag, 3. Advent. Ja, jetzt kommt Weihnachten sehr, sehr bald. Und ich dachte, ich wünsche euch auf jeden Fall zum 3. Advent auch noch was. Was auch immer. Ja, ich bin gerade unterwegs, habe meine kleinste Tochter zu Bekannten gebracht. Die gehen dann heute Nachmittag Schlittschuh laufen. Wir haben hier im Dorf so ein Eisstadion und da gibt es immer Schlittschuhlaufen auch für die Normalsterblichen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die also nicht im Verein sind. Das nennt sich dann öffentliche Laufzeit oder irgend sowas. Ja, und das ist ganz nett, da haben die Kinder immer Spaß dran, nur ja, für den Papa ist da nichts, ne? Ich kann das nicht mit so rutschig. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt gerade auf dem Rückweg nach Hause und dachte, ich sag ein bisschen Hallo und erzähle mal, was so ist, was so war. Ja, eigentlich ist es stressig im Moment. Das muss man schon sagen, so die Vorweihnachtszeit. Da ist einfach zu viel los. Bin schon total kaputt. Ja, da, ich weiß nicht, also besinnliche Weihnachtszeit sehe ich nicht so. Naja, hilft nichts. Na, was ich gemacht habe, ich habe auf jeden Fall jetzt erste Mal, wann war das, am Donnerstag oder so, habe ich mal per Mail und teilweise auch per Telefon erstmal alle weiteren Termine für den Rest des Jahres abgesagt. So, ratzfatz, damit hier mal ein bisschen Ruhe reinkommt in die ganze Geschichte. Ja, also das Einzige, was ich noch machen werde, ist dann am 23. Da spielen wir immer auf einem Benefizkonzert für die Krebshilfe in Starnberg. Das wollte ich dann nicht absagen, das finde ich irgendwie wichtig, dass man das noch mitnimmt. Ich meine, wir haben das ganze Jahr über so viele tolle Sachen erlebt und so viel bekommen eigentlich und ja, ein bisschen was zurückgeben muss da einfach mal sein. Das, ja, halte ich für richtig. Ja, die Rest der Familie, wie immer, sonntags, ihr kennt das schon, die sind am Stall. Ich meine, bei uns ist so schönes Wetter im Moment, die Sonne scheint, ist zwar ein bisschen kalt, aber okay. Und die sind natürlich ausreiten. Ja, so habe ich Zeit für mich. Das ist ganz gut. Brauche ich auch im Moment. Also, so, ich merke schon, dass der Akku leer ist. Zum Ende des Jahres immer. Ja. Und ja, heute war schon wieder großes Trara. Die Oma hat schon wieder angerufen. Weil wir sind am Weihnachten, also Heiligabend und die ersten beiden Feiertage immer bei Oma und Opa. Und da ist schon Riesenaufregung jetzt. Ah, was kochen wir und wie kochen wir und wer kocht? Ich meine, das wer kocht, das haben wir schon gleich mal erledigt. Habe ich gesagt, mache ich. Mache ich gerne, ist für mich kein Problem. Aber was ich denn alles brauche, wenn sie dann kochen wollen. Und hin und her. Und, ah, und der Opa hat ein neues Handtelefon auch gekriegt. Jetzt haben sie ihm irgendwie bei der, der ist bei T-Mobil, hat er einen Vertrag, jetzt haben sie mir irgendwie so ein iPhone aufgeschwätzt. Ja, puh. Ich selber habe sowas nicht. Ich habe auch bis jetzt wenig Berührung mit diesen Apfelprodukten. Ja, im Moment kann er mit dem guten Stück eigentlich nur telefonieren. Und sie haben ihm gesagt, naja, jetzt lernen sie erstmal telefonieren damit. Und wenn sie das dann können, dann kommen sie nochmal wieder und dann zeigen wir ihnen, was da noch so für Funktionen sind. Okay, ist er damit abgedackelt. Und ja, also telefonieren kann er mittlerweile. Das ist wohl nicht so das große Problem jetzt gewesen. Und dann ist er wieder hin zu diesem T-Punkt-Laden und die Mitarbeiterin, die ihm das damals versprochen hat, dass sie ihm dann hilft, was er dann noch alles machen kann, also Musik hören und Fotos und hast du nicht gesehen und vor allem, wie kriegst du die Fotos dann auf den Rechner und so? Ja, diese Mitarbeiterin ist nicht mehr da. Und der hat er gesagt, der junge Mann, mit dem er dann gesprochen hat, da in dem Laden, ja, der hat ihn wohl ein bisschen scheel angeguckt und hat dann gesagt, wissen Sie was, das ist nicht unsere Aufgabe, Ihnen zu erklären, wie das Telefon funktioniert. Ja, das halte ich jetzt auch ein bisschen für fragwürdig, diese Vorgehensweise, aber leider machst du nichts dran, ne? Der sitzt jetzt daheim. Das muss man wissen. Ich glaube, das kann ich ruhig erzählen. Das ist nicht zu privat. Das ist bei alten Menschen so, die sind halt öfter mal unterwegs und müssen zu irgendwelchen Ärzten und zu irgendwelchen Therapieterminen und was halt so gerade ist. Und da hat er sich halt schön vorgestellt, dass er irgendwie dabei sich dann ja, ein paar Hörbücher anhören kann und so. Das weiß er, dass das geht, weil ich hatte ihm das mal auf meinem Telefon mal gezeigt. Ja, aber wie das jetzt auf so einem iPhone geht, das weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Also, was heißt, das weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich über iTunes irgendwie geht. Müssen wir erstmal wahrscheinlich installieren und Zeug, aber ich bin da ein bisschen blank, weil ich da ja noch nie selber so ein Ding besessen habe bis jetzt. Ja, und dementsprechend werden wir dann wohl an Weihnachten, wenn wir da sind, hier den Support machen für den Opa, dass der mit seinem Telefon auch was anfangen kann. Weil ich glaube, nur zum Telefonieren hat kaum noch jemand das Telefon in der Tasche, oder? Ja, dann würde er halt gerne irgendwie WhatsApp haben, weil hier meine Familie sich ja da auch rumtreibt und das hat er schon mal alles gesehen, aber er kommt halt überhaupt nicht zurecht. Also wie gesagt, ich finde das irgendwie auch blöd, da den älteren Mitbürgern so ein Ding in die Hand zu drücken und zu sagen, viel Spaß damit, viel Glück. Also da denke ich, da könnte man servicemäßig aber doch noch gewaltig nachlegen. Ja, schon überlegt, ob man mal so einen Kurs anbietet. Smartphone für Rentner oder keine Ahnung. Weil ich das immer öfter erlebe, dass die Leute da mit dieser ganzen Technik, die sie daheim stehen haben, überhaupt nicht zurechtkommen. Also, das ist ja nicht nur jetzt mit dem Telefon, das ist ja bei denen daheim auch mit dem Rechner oder so. Ich meine, die können die Standards, aber wenn mal irgendwo irgendein Fensterchen aufpoppt, was nicht bekannt ist und was sie nicht verstehen, dann ja, ist schon wieder Ende im Gelände, ne? Und dann, ja, am Telefon kannst du auch nicht immer helfen, ne? Weil rechnermäßig haben die beide Windows-Rechner und ich habe daheim ja keinen und ja, das ist auch schwierig, die dann da durchzuführen und zu sagen, ja, klick mal hier und siehst du das Fensterchen, das, ja, ist dann alles ein bisschen aufwendig, bis Sachen wieder funktionieren. Dann habe ich ganz anderes Thema, ganz neidisch zugehört, dass es Leute gibt, die tatsächlich schon die Weihnachtsgeschenke zusammen haben. Ja, hui, ich habe noch nicht mal einen Wunschzettel von den Kindern. Ich weiß noch gar nichts. Also muss ich nächste Woche auch mal dem Christkind noch gewaltig unter die Arme greifen, dass wir da noch irgendwas auf die Reihe kriegen, weil so Weihnachten ohne Geschenke ist ja dann auch irgendwie blöd, ne? Ja, also ich weiß von der Kleinsten, die wünscht sich eine Taschenuhr. Die findet sie total toll. Die hat sie wohl irgendwo mal gesehen jetzt. Und die muss natürlich auch Gold sein und mit einer Kette dran. Naja, das ist zumindest schon mal ein Anhaltspunkt. Da kann man schon mal was besorgen. Die müsste auch schon auf dem Weg sein, aber von der Größeren habe ich noch so gar nichts gehört. Die ist noch so im Schulbrass. Die schreiben jetzt auch noch Tests und so Sachen da. Also, das weiß ich auch nicht. Also, wenn ich Lehrer wäre, so die letzte Woche vor den Ferien, ich würde doch sehen, dass ich alles schon so weit durch habe, dass man mit den Kindern auch noch ein bisschen was Schönes machen kann. Ne? So ist, die haben am 22. noch Schule und am 23. dann den ersten Tag frei. Und dann sollst du am 24. irgendwie bei Oma und Opa sitzen und schön Weihnachten feiern. Das kann nur schief gehen. Das ist einfach zu hoppla hopp. Ja. Aber auch da, du kommst nicht dran, du kannst da mit Engelszungen auf die Lehrer einreden und sagen, Mensch, überlegt euch doch mal was, dass ihr das besser plant, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt in die ganze Geschichte. Aber na, gibt nichts. Wird so gemacht. Haben wir schon immer so gemacht. Ja, da ist es halt so. Ja. Was ich dann heute noch habe, wenn es dann klappt. Ich habe natürlich auch eine Podcast-Empfehlung heute wieder. Das wird aber, wenn es geht, mal anders laufen heute. Und zwar werde ich versuchen, mit dem neuen Podcaster-Kollegen mal direkt zu sprechen. Hier in dieser Folge, weil klar kann ich was vorstellen, aber warum soll er das nicht selber machen? Der weiß ja am besten, was er vorhat eigentlich damit. Und das versuche ich jetzt mal, ob ich, da geht es um den Ralf vom Nebensprechen, ob ich den, wie sagt man im Radio immer, in die Leitung kriege. Ja, schauen wir mal ein bisschen rumstöpseln und dann hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir, schau. Ja, wie schon gesagt, ich bin dann jetzt zu Hause angekommen und habe mich hier im TeamSpeak eingeloggt, und zwar auf dem Server von der PottWG. Hier treffen wir uns relativ regelmäßig auf dem Raucherbalkon. Ich denke, das ist mittlerweile fast schon ein fester Begriff für die meisten. Und ich habe hier quasi zugeschaltet den Ralf vom Nebensprechen-Podcast. Hallo Ralf. Hallo Klaus. Ja. Ralf, was machst du am dritten Advent? Das Wochenende genießen. Ich war ja gestern arbeiten und werde dann heute den Sonntag so die täglichen, alltäglichen Dinge erledigen, mal Wäsche waschen und entspannt vorm PC und auf der Couch den Sonntag verbringen. Ja, gut. Waschmaschine läuft bei mir auch schon. Das ist immer der Sonntag der beste Tag für, ne? Genau. Ich komme da sonst auch nicht zu. Ja, Ralf. Du bist jetzt ja quasi hier einer der Newcomer, was einen eigenen Podcast betrifft, aber was Podcast und Podcast-Szene im Allgemeinen betrifft, bist du ja quasi eigentlich schon ein alter Hase, oder? Ja, kann man so sagen. Also es hat sich die letzten Jahre so als großes Hobby herauskristallisiert, dass ich sehr gern Podcast höre, habe auch die Zeit dafür auf Arbeit und ja, immer mal mit ein paar Leuten getroffen und die haben dann auch so gesagt, mach doch mal was Eigenes und ja, es hat halt lange gedauert, aber jetzt habe ich endlich mal damit begonnen und ja, läuft. Ja, und läuft ganz gut, würde ich sagen, ne? Also, wenn Ja. man die Nullnummer noch dazu zählt, hast du schon ganze 3 Stück rausgehauen. Ja, Das, Wahnsinn, gell? ja, das freut mich sehr. Also, ich bin ja bekanntermaßen ein Fan von Personal Podcasts und wenn ich das richtig verstehe, soll es ja genau das werden letztendlich, Ja, ne? also das ist jetzt zuerst mal das Ziel. Ja. Hast du Themen, wo du sagst, da bin ich affin, da können wir uns drauf einstellen, da würde drum gehen? Ja, also so ein bisschen was Technisches auf jeden Fall, IT. Um das mal grob zu umfassen, also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich vielleicht ab und zu mal eine App vorstelle oder ja, ein Programm, was mir gefällt, vielleicht auch eine Webseite, die ja, mit der ganzen Thematik irgendwie zu tun hat oder die mir meinen Alltag erleichtert. Und deswegen habe ich mir auch von Anfang an die Option offen gelassen, dass man vielleicht auch mal einen Videopodcast in dem Feed veröffentlicht, nicht permanent, aber ab und an vielleicht mal das mal ausprobiert und da mal noch was anderes anbieten kann. Ah, so eine Art Vlog heißt das, glaube ich, ne? Genau, Mit genau. professionellem Namen gesagt. Und da hast du Aufnahmegeräte auch für dann entsprechend, oder? Ich habe jetzt schon mal angefangen, mich ein bisschen darüber zu belesen. Mir fehlt im Moment noch ein Endgerät, das sollte aber zu Weihnachten dann erscheinen. ja, und dann würde ich mal eine Podcast-App vorstellen wollen, also eine Aufnahme-App. Die hatte ich auch schon mal angesprochen, die ist jetzt neu und die habe ich mir mal angeguckt und das, was ich bisher davon gesehen habe, klingt ganz gut und ich denke, dass das vielleicht für den einen oder anderen, der unterwegs podcasten und schneiden möchte, durchaus eine Alternative ist für, ich sag mal, schmales Geld, weil ich glaube, die Pro-Variante von dieser App kostet 20 Euro und ich denke, das ist okay. Ah ja, okay. Also das wäre jetzt so ein Thema, was man bei dir dann demnächst dann hören kann. Genau, Das genau. da, ja, sehr schön. Ja. Ah, da freue ich mich auch schon. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ich hoffe, dass ich das mit dem Video umgesetzt bekomme. Habe ja jetzt schon ein paar Schwierigkeiten mit den Bildern in Kapitelmarken gehabt. Also ich probiere da selber ein bisschen aus und ja, ist halt nicht ganz so einfach, wenn man da so als ja, Laie reingeht und dann halt gleich durchstarten möchte. Ja, also was man, glaube ich, verraten kann, du gehörst auch zu der WordPress-Fraktion, was Ja. Podcast-Aufnehmen betrifft, und du hast die Pritlovschen Produkte am Start, oder? Wenn ich mir deine Ja, habe ich. Homepage anschaue, dein Blog anschaue, www.nebensprechen.de, hier einmal zum Mittippen. Kann man sich ganz leicht merken. Ja, ne, ist auch ein schöner Name. Und vor allem macht der Name ja Sinn. Das ist ja das, ich habe mir das natürlich aufmerksam durchgelesen, wie es zu diesem Nebensprechen kommt. Übersprechung heißt das Genau, auch, oder? genau, genau. Da Ja. gibt es verschiedene Arten davon. Ich wollte halt was haben, was passt und was halt auch so ein bisschen Raum lässt, um ein bisschen was zu machen. Ist halt da, denke ich, gegeben. Man kann durchaus mal eine zweite oder dritte Person hinzuholen, wenn man sagt, okay, man möchte sich mal über ein Thema unterhalten. Und ich finde, das ja, lässt mir auch den Freiraum, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich wollte mich nicht auf ein Thema festlegen. Das wäre mir zu eintönig gewesen. Nö, das finde ich auch gut. Also man sollte das, ich meine, es ist ja dein Ding, dein Baby, da kannst du ja mitmachen, was du willst. Also Genau. ich versuche das nochmal zusammenzufassen, wie ich es verstanden habe, übersprechen. Also ich kenne das ja auch, ich bin ja schon älteres Semester. Das war früher am Telefon wirklich durchaus möglich, dass du irgendwen angerufen hast und hattest auf einmal noch irgendwen anders mit in der Leitung, ne? So Genau. irgendwie. Leicht im Hintergrund oder je nachdem, wie die Kabelbeschaffung war, auch relativ laut. Ich glaube, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, ne? Mit der ganzen, das geht heute nicht mehr, oder? Weniger. Wie, ja. Also ja, es geht schon noch. Also dieses ja, physikalische Prozedere gibt es immer noch. Das nennt man jetzt Crosstalk auf Neudeutsch. Und da gibt es Alien Crosstalk, Near End und Far End Crosstalk. Also das hat dann was mit der Senderichtung zu tun. Und ja, es geht dann halt in die Netzwerktechnik. Das ist ja etwas weitgreifend. Was man noch erwähnen kann, wo es früher auch dieses Nebensprechen gab, zum Beispiel bei Bandaufnahmen, bei Kassetten, kann man bei Wikipedia zum Beispiel, wenn ich es recht im Sinn habe, glaube ich, sogar ein Beispiel nachhören von einem Nebensprechen auf einem ja, Magnetband. Eine Magnetband, genau. Ja, genau. Also. Ja, genau. Das kommt ja nicht von ungefähr, weil soweit ich es weiß, du bist so in der Telekommunikationsbranche beruflich unterwegs. Wie hältst du das da? Ich meine, ich habe ja jetzt auch noch einen normalen Brötchenjob neben den ganzen anderen Dingen, die ich mache. Ich halte mich da immer relativ zurück. Wie ist das bei dir? Darfst du was erzählen dazu oder wirst du was erzählen? Und wie gehst du damit um? Also ja und nein. Es wird mit Sicherheit, also die Arbeit ist ja ein großes Thema bei mir, weil ich bin im Außendienst tätig als Fernmeldeanlagenmonteur bei einem sehr großen deutschen Telekommunikationskonzern. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß dann ja, wer Wer gemeint ist und ist nicht eins und eins und eins eins. zusammenzählen kann. Ah, sehr schön. Ja, also ich werde auf jeden Fall da ein bisschen was erzählen, auch ein paar kuriose Sachen. Ich nehme das auch ein bisschen als Ventil, wenn ich jetzt mal einen stressigen Tag habe, dass man vielleicht mal sagt, okay, jetzt schwätzt mal drüber und dann ist aus den Augen, aus dem Sinn. Ich werde aber schauen, dass ja, unternehmensinterner gehen sowieso gar nicht und halt auch Kundendaten geht überhaupt nicht. Ja, Und es genau. gibt einfach gewisse Sachen, die ich halt einfach nicht erzählen möchte und ja, die werden gar nicht erwähnt. Nö, das ist verständlich. Das halte ich ganz Also ich habe jetzt auch, genauso. muss man dazu sagen, ich habe meinen Arbeitgeber auch nicht gefragt, weil soll ja ein privater Podcast sein. Zum Privatleben zählt ein Teil meiner Arbeit, aber wenn ich jetzt wirklich da Kundenakquise, Werbung etc. irgendwas mit reinpacken würde, dann müsste ich mich da schon absichern und das soll überhaupt nicht der Fall sein. Ja, aber das heißt, du wirst auch von on the road, sage ich immer so schön, Folgen raushauen wahrscheinlich, oder? Hab ich schon gemacht. Also die Folge 2 ist überwiegend aus dem Arbeitsalltag. Ich ja, habe diese Woche noch nicht viel privat erleben dürfen, weil sehr stressig auf Arbeit. Ich glaube, das habe ich in der Folge auch erwähnt. Und jetzt schauen wir mal. Die nächste Folge wird sich wahrscheinlich etwas mit dem ganzen Hintergrund wieder beschäftigen. Mit diesen Bildern in Kapitelmarken. Das habe ich nicht hinbekommen, das auf meinem Blog umzusetzen. Da werde ich noch ein paar Sachen dazu erzählen und dann schauen wir mal, was es noch so an Themen gibt. Ja, das, du, das finde ich aber auch immer eigentlich spannend. Also gerade die Leute, die neu einsteigen, ich finde das total super, wenn die auch mal erzählen, was geht, was noch nicht geht und wie sie es dann gelöst haben, weil ich finde das ja auch insofern wichtig für andere, die das anhören und vielleicht so gerade auf dem Sprung sind. Ich meine, also von dem, was ich weiß, wir haben einige hier so in unserer Filterbubble, die so kurz davor sind und überlegen, mache ich nicht. Und da finde ich das immer ganz gut, wenn man das mal erzählt, wo man die Probleme hat und wie man es gelöst hat. Das hilft ja jedem weiter hier, ne? Weil wir hängen alle mal irgendwo mit irgendwas, ne? Genau, und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich das damit reinnehme. Diese Kinderkrankheiten, also es ist nichts Schlimmes, sage ich mal, aber jemand anders, der vielleicht irgendwann mal auch in diese Situation kommt, könnte das dann nachhören oder nachlesen, zumindest die Links mal durchklicken, die es dazu gibt, und hat dann eher schon wieder eine Lösung und lässt sich nicht so schnell entmutigen und kann dann direkt loslegen, indem er ja da schon einen Lösungsansatz hat. Ja, also das finde ich super. Also Ralf, an der Stelle sage ich nochmal, ich freue mich, dass es endlich losgeht. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, ich werde auf jeden Fall, ist ja klar, ich werde dein Blog und auch den Abo-Feed entsprechend hier auf der Folge dann veröffentlichen und würde sagen, wenn du noch jemanden grüßen willst oder wenn du noch irgendwelche Credits loswerden willst, kannst du das hier gerne machen noch. Da würde ich dir jetzt Ja, noch Raum geben. auf jeden Fall vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich ein paar Worte dazu sagen durfte und für die Werbeplattform, die du mir bietest. Und dann Ja, schauen wir mal, ob selbstverständlich. jemand bei mir vorbeischaut. Ja, da gehe ich doch mal schwer von aus, ja. Und ich sag dann jetzt abschließend nochmal so für alle anderen TM, die gern mal ihren Podcast vorstellen wollen und das nicht nur in der Nullnummer machen wollen, ja, twittert mich an, @kbmusicmc oder unter @podcastversuchslabor. Und wir haben zum Glück diese tolle Plattform hier, der PodWG, so wie wir das jetzt gerade machen, der Ralf und ich, da kann man sich treffen, kann man schwatzen und dann wird das auch dementsprechend veröffentlicht. Also Ralf, ich danke dir. Ich danke dir. Ja, wünsche dir noch einen schönen dritten Advent und allen anderen eine gute Woche, einen guten Start. Bald ist Weihnachten, ihr Lieben, und passt auf euch auf. Servus. Tschüss.